Kundgabe 2496. Empfangen durch Bertha Dudde am 5.10.1942. Verkehr mit dem Jenseits. Gebewilligkeit. Spiritismus. Es ist unvergleichlich wertvoll, sich in einen Zustand zu versetzen, der die Verbindung mit dem geistigen Reich erbringt. Denn nur durch eine solche Verbindung ist es möglich, in die Wahrheit geleitet zu werden. Und darum ist es auch Gott gewollt, dass dieser Verkehr aufrechterhalten bleibt, solange der Mensch nach der Wahrheit strebt. Nur das Wahrheitsverlangen berechtigt zu einer solchen Verbindung. Denn dies ist der Zweck einer Verbindung vom Diesseits zum Jenseits, dass dadurch die reine Wahrheit zur Erde geleitet wird. Die Wahrheit zu verlangen, glaubt jedoch jeder Mensch, so wie er sich mit dem Jenseits verbindet. Oft aber ist es nur Wissbegierde, also das Verlangen, über das jenseitige Reich Aufschluss zu erhalten, ohne sich dabei einer Aufgabe bewusst zu werden, dass das empfangene Wissen weitergeleitet werden soll an die unwissenden Mitmenschen. Denn wer empfängt, der soll auch geben. Ist die Ich-Liebe eines Menschen stark betont, dann nimmt jener Mensch das Wissen aus dem geistigen Reich nur für sich entgegen. Dies entspricht nicht dem Willen Gottes. Denn allem Handeln und Denken soll das Gebot der Nächstenliebe zugrunde liegen. Ein liebendes Herz empfängt und teilt Empfangenes aus. Ist der Mensch aber nicht gebewillig, dann verliert er auch den Anspruch, Gaben zu empfangen. Hält er dennoch den Verkehr mit dem Jenseits aufrecht, so ist keine Garantie für reine Wahrheit gegeben. Denn es drängen sich nun auch die Wesen heran, die durch Eigenliebe noch weit von der Wahrheit entfernt sind. Es brauchen somit nicht alle Kundgaben der Wahrheit zu entsprechen, so sie durch einen Menschen empfangen worden sind, der sich nicht in den Dienst Gottes gestellt hat. Das heißt, ihm seinen Willen erklärt hat, für ihn und die Verbreitung der reinen Wahrheit tätig zu sein. Dieses bewusste Gott dienen wollen schützt den Menschen vor unwahren Geistesgaben. Denn Gott leitet die Wahrheit nur zur Erde zu dem Zweck, dass der Menschheit diese vermittelt wird. Es muss das Empfangen der Geistesgaben die Auswirkung eines liebenden Herzens sein. Es muss die Liebe zum Mitmenschen erst den Menschen fähig und würdig machen, Geistesgaben in Empfang zu nehmen. Eine Verbindung zum Jenseits kann aber auch von Menschen hergestellt werden, deren Liebesgrad ein sehr niedriger ist. Sie werden auch ständig Mitteilungen aus dem geistigen Reich entgegennehmen. Diese werden aber immer dem Wesen oder dem seelischen Reifegrad des Menschen entsprechen, der die Verbindung anknüpft. Es wird jeder Mensch mit Beschlag gelegt, der sich zum Empfangen von Botschaften aus dem geistigen Reich bereit erklärt. Alle geistigen Wesen wollen sich äußern, und sie tun dies auch ihrem Reifegrad, das heißt, ihrem Wissen entsprechend. Die Scheidewand zwischen Wahrheit und Unwahrheit aber errichtet der Mensch selbst durch den Grad seines Wahrheitsverlangens. Wer die reine Wahrheit anstrebt, dessen Verlangen wird auch entsprochen durch Wahrheitsträger, durch Wesen, die lichtvoll sind und im Verband stehen mit Gott. Diese können nur reine Wahrheit austeilen, und sie schützen auch den empfangenden Menschen davor, Irrtum entgegenzunehmen, denn ihre Kraft ist so stark, um alles unvollkommene Wesenhafte aus der Nähe des Menschen zu verdrängen, der nur die Wahrheit begehrt und sie entgegennehmen will, um sie zu verbreiten unter der in Dunkelheit dahinwandelnden Menschheit. Amen.